Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wie kann man? Für euch am Mikrofon Florian. In der heutigen Episode geht's darum, wie kann man auf dem Amazon Echo unseren Podcast hören. Zuerst rate ich euch, euren Echo stumm zu schalten oder den Stecker zu ziehen, weil ich öfters den Namen nennen werde. Und ihr solltet vermeiden, dass eure Dame anspringt und mitredet. Zuerst hatte ich ausprobiert, ob man per Sprachsteuerung irgendwie den Podcast zum Laufen kriegt. Zum Beispiel, Alexa, spiele den Kuva-Podcast. Hier ist eine passende Playlist. Akustik-Covers von Amazon Music. Alexa, stopp. Dann hatte ich mal ausprobiert. Alexa, spiele den Kuva-Podcast auf TuneIn. Ich kann auf TuneIn nicht nach Genre abspielen. Alexa, starte den Kuva-Podcast. Ich kann diesen Skill nicht finden. Skills findest du im Abschnitt Skills der Alexa-App. Also ich hatte da irgendwie rumprobiert, mir Sachen überlegt und sonst was ausprobiert. Und dann vor kurzem habe ich mir die Amazon Alexa-App mir angeschaut und gemerkt, dass ich darüber das machen kann, dass der Podcast abgespielt wird auf dem Amazon Echo. Das läuft so ab, dass ihr Amazon Alexa, vier neue Objekte, die App öffnen müsst. Amazon Alexa, Menü, Taste. Und dann klickt ihr auf Menü. Musik und Bücher, Taste. Und auf Musik und Bücher. Musik, Menü, Taste, Lautsprecher, Überschrift Ebene 4. Sonos, Hyperlink. Das ignoriere ich. Bücher, Überschrift Audible, Hyperlink. Wird auch ignoriert. Kindle Bücher, Auswahl, Start, Kind, Audible, ich geh mal Sonos, hier zurück. Lautsprecher, Deezer, Hyper, TuneIn, Hyperlink. Und ihr müsstet auf den Link TuneIn unter der Überschrift Spotify, Amazon Music, Amazon My Musik, Überschrift Ebene 4. Unter der Überschrift Musik habt ihr hier Amazon My Music. Hyperlink. Amazon My Music. Amazon Music. Hyperlink. Amazon Music. Spotify. Spotify. TuneIn. Hyperlink. TuneIn und Deezer. Dann geht ihr hier auf TuneIn. Sport. Hyper. TypeSet. Musik. Hyperlink. Jetzt bin ich hier irgendwo. Deshalb muss ich jetzt hier zurück. Taste. Oben links. TuneIn. Überschrift. Dass er mir dann den Zurück-Button sagt. Jetzt sagt er mir die Überschrift TuneIn. TuneIn durchsuchen. Textfeld. Inhalt. Orientierungspunkt. Auf dieses Suchfeld müsst ihr TuneIn durchsuchen. Textfeld. Orte. Hyperlink. Zurück. TuneIn durchsuchen. Textfeld. TuneIn durchsuchen. Textfeld. Inhalt. Orientierungspunkt. Das kann auch mal gern passieren, dass VoiceOver nicht in dieses Suchfeld reinspringt. Mir ist das ein paar Mal passiert. In diesem Fall müsst ihr dann einfach die App neu starten. App-Umschalter. Amazon Alexa. Amazon Alexa. Amazon Alexa schließen. App-Umschalter. Seite. Amazon Alexa. Vier neue Objekte. Und das Ganze noch einmal machen. Start-Menü. Taste. Also wieder auf Menü. Musik und Bücher. Auf Taste. Musik und Bücher. Menü, Taste, Lautsprecher, Deezer, TuneIn. Auf TuneIn. Und jetzt bin ich hier irgendwo. TuneIn durchsuchen, Textfeld, Inhalt, Orientierungspunkt. Und hab direkt den Fokus hier jetzt auf das Suchfeld gekriegt, das finde ich super. Textfeld, bearbeiten, Inhalt, Orientierungspunkt. Und in diesem Textfeld am Anfang trägt ihr jetzt großes K, U, U, V, V, A, A. Kuva. Leerzeichen. Kuva. P, P, I, O, O, D, D, C, C, A-A-S-S-R-T-T. Ribbon. Tuesday, 30. Januar. Okay, jetzt zeigt er mir eine Liste an. Ich gehe mal ganz am Anfang. Kuvar Podcast. Textfeld. Hyperlink. Logo. JPG. Bild. Jetzt zeigt er mir das Bild davon an. Kuvar Podcast. Und hier haben wir den Kuvar Podcast. Technology Podcasts. Logo. JPG. Bild 020 Futterstube. Ein paar schnelle Leckereien. Die zeigt er mir jetzt an. Also der zeigt mir in den Suchergebnissen schon mal ein paar Episoden an. Wenn ich jetzt auf 020 Futterstube hier gehe. Web 020 Futterstube, ein paar schnelle Leckereien. Mach ich mal. 020 Futterstube, ein paar schnelle Leckereien. Ein bisschen warten, dann sollte das jetzt gleich auf meinem Echo wiedergegeben werden. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sam Percy und ich... Alexa? Stopp! Jetzt habe ich das gestoppt. Ich könnte es auch, wenn ich jetzt weiterhören will. Alexa? Wiedergabe. Bildschirm dunkel. Dein Buch wird von Audible abgerufen. Also das wollte ich jetzt nicht. Alexa? Stopp. In der Regel sollte Alexa das weiter wiedergeben, aber es gibt ja mal diese Phasen. 016 Technik. Wie kann man Audible mit iTunes auf dem Mac autorisieren? Tuesday, 30. Januar. Hyperlink. Oder das hier? 016 Technik. Wie kann man Audible mit iTunes auf dem Mac autorisieren? Tuesday, 30. Januar. Hyperlink. Auch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alexa. Stopp. Durchsuchen. Lokales Radio. 01020 Futter Kuvar Podcast Technology Podcasts. Hyperlink. Wenn man halt alles hier haben möchte, die ganze Liste, muss man dann auf diesen Hyperlink gehen. Kuvar Technology Podcast. Und Kuvar Podcast Technology Podcasts. Hyperlink. Dann 020 Hyperlink. Kuvar Podcast Textfeld. Hat man eigentlich in der Regel, wenn das hier in der App besser dargestellt wird, die ganze Podcast-Liste hier, kann sich dann die Episode raussuchen, die man hören will. Macht dann auf den Episoden-Link Doppeltipp, wie ich das eben bei der Episode 20 und Episode 16 gemacht habe. Und dann wird das auf dem Echo wiedergegeben. Das könnt ihr auch mit anderen Podcasts machen, die bei TuneIn sind. Und die so euch anhören. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Und damit verabschiede ich mich. Bis bald zu einer kommenden Episode von Wie kann man? Oder generell bis dann zu einer kommenden Episode.